Ich kann es erklären, wozu er es riskiert hat. Und wenn es nötig ist, werde auch ich einen Eid ablegen, sagte endlich Raskolnikow mit fester Stimme und trat einen Schritt vor. Er schien entschlossen und ruhig zu sein. Allen wurde es klar bei seinem Anblick, dass er tatsächlich wusste, um was es sich handelte und dass es nun zu einer Lösung kam. »Jetzt ist mir alles vollkommen klar«, fuhr Raskolnikow fort und wandte sich an Lebesjetnikow. »Schon gleich am Anfang hatte ich den Verdacht, dass irgendeine abscheuliche Hinterlist dahinter stecke. Dieser Verdacht kam mir infolge gewisser besonderer Umstände, die nur mir bekannt sind und die ich sogleich allen Anwesenden darlegen will. Um diese Umstände dreht sich nämlich die ganze Sache. Sie aber, Andrei Semjonowitsch, haben durch Ihre wertvolle Aussage alles endgültig geklärt. Ich bitte alle, alle zuzuhören. Dieser Herr«, er wies auf Luschin, »hat vor kurzem um die Hand eines jungen Mädchens angehalten, und zwar um die Hand meiner Schwester Avdotja Romanowna Raskolnikowa. Nach seiner Ankunft in Petersburg kam es vorgestern bei unserem ersten Zusammentreffen zu einem Streit mit mir, und ich habe ihn hinausgejagt, wofür ich zwei Zeugen habe. Dieser Mensch ist sehr bösartig. Vorgestern wusste ich noch gar nicht, dass er hier bei Ihnen, Andrei Semjonowitsch, lebt und dass er am selben Tag, wo wir uns gestritten hatten, das heißt vorgestern, Zeuge war, wie ich als Freund des verstorbenen Herrn Marmeladow seiner Gattin Katharina Iwanowna einiges Geld zur Beerdigung übergab. Er schrieb sofort an meine Mutter einen Brief und teilte ihr mit, dass ich das ganze Geld nicht Katharina Iwanowna, sondern Sofja Semjonowna gegeben hätte, wobei er sich in den niederträchtigsten Ausdrücken über den Charakter Sofja Semjonownas äußerte und auch über die Art meiner Beziehungen zu ihr. Dies alles tat er, wie Sie verstehen werden, in der Absicht, mich mit meiner Mutter und Schwester zu entzweien, indem er sie glauben machen wollte, ich hätte ihr letztes Geld, mit dem sie mich unterstützten, zu unanständigen Zwecken verschleudert. Gestern Abend habe ich in Gegenwart meiner Mutter und Schwester und in seiner Anwesenheit den Sachverhalt richtiggestellt. Ich habe nachgewiesen, dass ich das Geld Katharina Iwanowna zur Beerdigung und nicht Sofja Semjonowna gegeben habe und dass ich vorgestern Sofja Semjonowna noch gar nicht gekannt, ja überhaupt noch nicht gesehen hatte. Dabei fügte ich hinzu, dass er, Pjotr Petrowitsch Luschin, mit allen seinen Vorzügen nicht einmal den kleinen Finger von Sofja Semjonowna, über die er sich so hässlich äußerte, wert sei.